Das Christentum ist nach seiner dogmatischen Seite hin zweifellos aus dem Judentum entstanden. Denn arisches Christentum ist dogmenlos. Und die Christengemeinden der ersten Jahrhunderte waren meist jüdische, die das Schwergewicht des religiösen Lebens auf das Dogma legten. Bei den jüdischen Philosophen jener Zeit trat das Bestreben hervor, die Bibel in Übereinstimmung zu setzen mit der griechischen Philosophie. Ein Jude war es, Philo Judäus, der das Dogma von der Auferstehung und dem Logos schuf. Jüdische Philosophen und Rabbiner in der christlichen Gemeinde wendeten all ihren Scharfsinn auf für den Ausbau des Dogmas in der neu entstandenen jüdischen, das ist christlichen Sekte. Die kaum geborene christliche Kirche verjudete und wurde ein jüdisches Instrument zur Verjudung und Versklavung der Völker im Dienste des jüdischen Kapitalismus. Kein geringerer als der gewiss nicht judengegnerische Professor Sombart bestätigt uns, dass in der jüdischen Religion und damit in der christlichen dieselben leitenden Ideen zu finden sind, die den Kapitalismus charakterisieren. Er sieht jene von demselben Geiste erfüllt wie diese. Der Kirchenvater Origines bestätigt selbst, dass viele Juden kein Bedenken trugen, Zusätze und Abstriche im heiligen Texte der Evangelien vorzunehmen. Weitere Belege über Bibelfälschungen findet der Leser bei Pastor Andersen, der Deutsche Heiland, München 1921, und bei Döllinger, Baldur und Bibel. Aus den reichhaltigen Schätzen der Bibliothek zu Alexandria und aus den Überlieferungen dürften die christlichen Juden recht wohl die literarische Fälschung ersehen haben, die mit den alten arischen Schriften zugunsten ihres Volkes vorgenommen war. Da ihnen aber ihr Volkstum über alles stand und damit die Arier die Gefahr nicht merken sollten, die ihnen von jenen drohte, wurde eine neue Fälschung vorgenommen. Man lässt den von den Christen verehrten Germanen Jesus als Sprössling des Judenkönigs David erscheinen, als den verheißenen Weltheiland, der der Welt Sünden trägt, und stellt ihn dar als Sohn des Judengottes Yahweh. Die Berichte der Propheten und des apokryphen Buches Enoch über den Asen Baldur und über Atlantis aber werden so umgefälscht, dass sie als Weissagungen auf den kommenden Logos, den Messias und die kommenden Weltereignisse erscheinen. Wie dieselben dazu benutzt wurden, um das deutsche Volk zu betrügen, findet der Leser in Baldur und Bibel in Kapitel 11 und bei Hans Lienhardt in »Ein Riesenverbrechen am deutschen Volke und an der christlichen Kirche und die internationalen ernsten Bibelforscher«. Es ist begreiflich, dass die katholische Kirche ihren Gläubigen das Studium der Bibel verbietet, dass Papst Pius XII. Um 1814 die Bibelgesellschaften verfluchte und sie als Pest der Christenheit bezeichnete und dass die Jesuiten auf ihrem Konzil zu Chiari die Bibel eine kriechende Schlange nannten, aus deren Augen Feuer sprüht. Die das Arier- und Germanentum schwer schädigenden Fälschungen der Bibel sollten nicht aufgedeckt werden. Das deutsche Volk soll eben wie die atlantischen Arias in der Sklaverei des nachatlantischen Priesterstaates erhalten bleiben. Mit dem Untergange von Atlantis war nicht nur das einzige Industrie- und Handelszentrum der Welt dahingegangen, sondern auch ihr finanzieller Mittelpunkt, was bei dem Gold- und Silberreichtum von Atlantis leicht erklärlich ist. Die Zerstörung von Atlantis brachte eine beispiellose finanzielle Katastrophe über die ganze Welt. Finanzielle Zusammenbrüche erfolgten Schlag auf Schlag in allen Industrie- und Handelsstädten und äußerten ihre Wirkung bis in die kleinsten wirtschaftlichen Beziehungen. Handel und Industrie stockten infolge des Kapitalmangels, eine riesige, nie dagewesene Teuerung war die Folge. Revolutionen durchtobten die Kulturländer und endeten mit der Hinschlachtung der arischen Bevölkerung, wo sie in der Minderheit war. Dass die veränderten wirtschaftlichen und klimatischen Zustände auch eine große Sterblichkeit in der Bevölkerung zur Folge hatten, ist naheliegend. Dazu fehlten auch noch die finanziellen Mittel zum Wiederaufbau der Weltkultur. Auch so erklärt sich ungezwungen und natürlich die Katastrophe, die nach den Ausgrabungsergebnissen im Orient plötzlich über die älteste Kultur dort selbst hereingebrochen sein muss. Ein schwaches Abbild jener atlantischen Sintflutkatastrophe gab 1923 das große Erdbeben von Japan, das für Japan ähnliche Folgen hatte wie die vorhin geschilderten. Zahllose Menschen fanden den Tod, zahlreiche Städte wurden in wenigen Augenblicken zerbrochen wie ein Spielzeug und verbrannten. Eine ungeheure Flutwelle vernichtete zahlreiche Küstenstädte und Schiffe der Kriegs- und Handelsflotte. Ganze Inselgruppen verschwanden spurlos mit Mann und Maus in den aufgepeitschten Fluten des Ozeans. Die Industrie Japans, sein Kapital und Kredit wurden schwer geschädigt. Sein Unglück brachte eine Umwälzung der politischen Gruppierung im fernen Asien notwendig mit sich und fand zunächst seinen Ausdruck in dem Verbot der japanischen Einwanderung durch Amerika. Wären damals alle arischen Stämme mit Atlantis untergegangen oder ausgerottet worden, dann wäre die Geschichte der menschlichen Kultur zu Ende gewesen und die Menschheit wäre wieder in den tierischen Zustand versunken, aus dem sie die Arier nach den übereinstimmenden Überlieferungen der alten Kulturvölker durch Belehrung und Blutmischung herausgerissen hatten und die Schöpfung wäre umsonst gewesen. Wohl war der gewaltige atlantische Weltenbaum, der die ganze Welt kulturell nährte, krachend zu Boden gestürzt, doch blieb im Wurzelstock noch einiges leben. Und an etlichen Stellen zeigten sich schüchtern neue Triebe und Schößlinge, die sich nach Jahrtausenden zu mächtigen Bäumen entfalteten und eine neue arische Kulturblüte ermöglichten. Ein arischer Stamm, die Germanen in Europa, blieb zum Glück vom Untergang unberührt. Blonde Germanen zogen als Weihefrühlinge oder als Wikinger in die ehemaligen atlantischen Kolonien in Südeuropa, Kleinasien, Babylonien und Ägypten und flößten der absterbenden alten Kultur durch ihr Blut neues Leben ein. Auf der ältesten Kulturgeschichte in Vorderasien und Assyrien entstand eine germanische Kultur und damit eine zweite Blüte der arischen Kultur, etwa 6000 Jahre vor Christus bis zum Jahre 1000 vor Christus. Auf den Trümmern der alten Welt wuchs neues Leben, um altes Ruinengemäuer rankte sich neuer grünender Efeu. Hier beginnt auch die Geschichte des germanischen Stammes der Galsküten, die in den Schriften der Aeolus und in den Jahrbüchern von Gaelac geschildert ist. Auch die zweite arische Kulturblüte wurde durch die Vermischung ihrer Kulturträger mit den niederen Rassen zerstört. Zu Beginn unserer Zeitrechnung war das nach Süden geflossene arische Blut bereits so weit verdorben, dass in den klassischen Kulturländern des Mittelmeeres dieselben Zustände herrschten wie in Atlantis zur Zeit des Aufstandes der Mischlinge und Niederrassigen gegen die Aias. Auch hier überwucherte das Niederrassentum die arischen Kulturträger mit dem Ergebnis, dass die Kulturvölker des Mittelmeeres von innen heraus faulten und von den verhältnismäßig geringen Germanenscharen in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung mit leichter Mühe zerschlagen werden konnten. Es wiederholte sich derselbe bedauerliche Vorgang zum dritten Male. Sie flößten durch ihr Blut den absterbenden romanisch-orientalischen Mischlingsvölkern neues Leben ein und entfachten dadurch eine dritte Kulturblüte, deren Zentrum sich allmählich nach Norden, nach Deutschland verschob, weil dort der Grundstock der noch vorhandenen arischen Bevölkerung am reinsten vorhanden war. Die Weltkultur erhielt seitdem ein arisches Gepräge. Aber seit 2000 Jahren ist die germanische Weltkultur und das gesamte Germanenvolk in seinem Dasein bedroht. Unablässig arbeitet das niederrassige Untier mit seinen zwei Häuptern an der Niederwerfung des Ariertums und 1914 holte es zum letzten Schlage gegen die Burg des Germanentums gegen Asgard Deutschland aus. Siehe hierüber Abschnitt 36.